Dankeschön, damit begrüße ich euch heute am wunderbaren 20. Mai des Jahres 2021 zur inzwischen so und so vielten Sitzung dieses Landes Nordrhein-Westfalen, dieses Landesvorstands, des Landesverbands Nordrhein-Westfalen, der Piratenpartei. So viel Zeit muss sein. Erhebt jemand Einsprüche oder möchte sich hier der Versammlungsleitung bemächtigen oder möchte diese übernehmen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Das ist an mir. Es ist die 40. Vorstandssitzung dieses Landesvorstands für die Statistiker. Wir sind mit 5 Vorstandsmitgliedern anwesend und damit beschlussfähig. Wir haben freundlicherweise ein Protokoll, welches auch die Sitzung vorbereitet hat und jetzt dabei ist, die Dinge zu notieren, die wir hier besprechen. Vielen Dank dass ihr da seid. Vielen Dank für die Vorbereitung. Beschlussfähigkeit hatte ich schon gesagt, dass wir zu fünft da sind. Ihr habt bestimmt alle in das Protokoll vom letzten Mal geguckt, das auch schon längst im Wiki veröffentlicht ist. Gibt es dazu Anmerkungen? Alles in Ordnung. Okay. Alles gut. Alles gut. Von mir auch, dann ist das so bestätigt einstimmig. Vielen Dank. So, und dann kommen die Berichte der Vorstandsmitglieder. Und irgendwie stehe ich da immer am Anfang. Ich habe immer das Gefühl, dass ich ja gar nicht so viel gemacht habe. Das ist auch gar nicht mal so falsch. Ich bin zwar jeden Dienstag bei den Poljew-Sitzungen und versuche da bestmöglich, soweit es mir gegeben ist, den Elder zu vertreten. Und dann haben wir uns auch noch, oder habe ich mich um das Bündnis Versammlungsgesetz NRW gekümmert. Hatten wir auch vor 10 Tagen eine Sitzung und die nächste ist jetzt am kommenden Sonntag. Und dann noch so ein bisschen Ticketkram zwischendurch, so ein bisschen Verwaltungskram. Und an mir kann ich mich gerade nicht erinnern. Ich muss mal eigentlich lernen, das früher hier aufzuschreiben. Ich schreibe das jetzt hier rein, während Walli anfängt, die Dinge, die er gemacht hat, kurz zu erläutern. Rückfragen oder sowas können wir dann gleich, falls es welche gibt. Ja, ich habe jetzt auch, war vollkommen unvorbereitet heute. Natürlich waren wir alle beim Bundesparteitag dabei, dem Online-Parteitag, das ganze Wochenende. Nebenbei war ich ein bisschen krank vorher, das ist egal. LPT-Orga habe ich gemacht, dazu sage ich gleich was. Sehr viele Mumbles. Mir fielen jetzt nur PolGF, Sonnendeck, Mails, Telefonate. Also reichlich. Also mir könnte man im Moment nicht vorwerfen, dass ich nichts tue. Ich habe mich natürlich auch um die Schatzmeisterei gekümmert. Auch zum Beispiel darum, um den neuen Kreisverband, der noch in Gründung steht. So muss man das sagen. Und auch ein bisschen darum gekümmert, wer jetzt wann wie wo eine Aufstellungsversammlung hat. Da muss ich allerdings noch mehr Arbeit reinsetzen, weil das ist leider noch nicht in irgendeiner wunderbaren Tabelle, die gefüllt werden möchte. Und um die Unterschriften habe ich mich auch gekümmert. Das müsste reichen, schreibe ich gleich noch rein. Danke dafür. Entschuldigung, ich habe den Parteitag nicht reingeschrieben, weil das ja in Anführungsstrichen Privatvergnügen ist, solange nicht der Vorstand da irgendwie der versammelten Mannschaft irgendwas erzählt. Aber natürlich, wer dort Aufgaben übernommen hat, kann das oder soll das natürlich auch hier erwähnen, keine Frage. Na gut, jetzt kann man sagen, ist es politische Weiterbildung an einem BPT, wie jetzt auch am nächsten Wochenende teilzunehmen, wo es um Programm und alles Mögliche geht und Wahlprogramm. Dann nenne ich das Weiterbildung im politischen Sinne für den Landesverband, weil man muss ja wissen, was der Bund tut, damit man weiß, was man im Land nicht tut oder doch tut. Und ich muss nicht erwähnen, dass ich Kandidat bin, genauso wie noch jemand aus NRW, zwei Leute noch aus NRW. Okay. Wenn du meinst, es hat hier nichts zu suchen, dann streiche ich das. Da können wir gleich noch kurz drüber sprechen. Brauchen wir jetzt hier die Kette nicht zu durchbrechen. Ja gut, dann mache ich es einfach mal, weil ich war ja natürlich auch beim BWT, was ich dann auch immer in den Tätigkeitsbericht aufführen würde, wenn ich dahin fahren würde. Also für mich gilt das quasi auch parallel dazu, auch selbst wenn er jetzt online stattfindet, weil sobald ich da auftrete, bin ich da aber auch als Vertreter des Landesverbandes NRW dann auch dort und aus dem Grunde gehört das auch meiner Meinung nach mit rein. So, neben BPT habe ich noch ein bisschen was getan in Richtung Nachbetreuung der PRM-Zugänge, beziehungsweise da sind einige jetzt nochmal bearbeitet worden und in dem Bereich gab es dann halt auch ein bisschen Korrespondenz, unter anderem auch mit dem Accounting-Team, sowie auch mit den Teilnehmern selbst, also mit den Beantragenden selbst auch nochmal. Dazu gab es halt auch allgemein Korrespondenz mit einzelnen Mitgliedern aus verschiedensten Gründen, sei es Wahlkampf oder eben auch anderen gliederungstechnischen Sachen. Danke dafür. Ich sehe jetzt da jemanden im Sprechenraum. Kurze Frage, ist das dringend? Weil sonst normalerweise machen wir Rückfragen immer, wenn wir durch sind. Das sind jetzt noch zwei Leute. Es geht um die KV-Gründung, die ihr da auch schon angesprochen hattet. Können wir das? Bist du eilig oder hast du? Nein, macht mal weiter. Okay, danke. Ich würde vorschlagen, dass wir das nachher NÖ machen. Da es unter anderem auch um Mitgliedschaften und damit auch Personen und so geht. War das eben kurz war das, fertig? War das Boris? Hast du noch eine Stunde Zeit, bis wir in die Öl gehen? Halbe Stunde. Kannst du in einer halben Stunde nochmal reinkommen oder stört dich das jetzt im Ablauf? Die Frage war an Boris gerichtet. Sorry, ich muss ganz kurz weg. Ich bin natürlich auch gerne bereit, bei euch im NÖ irgendwie zu begleiten oder so, aber ich würde gerne Dinge geklärt haben. Ja, und die machen wir NÖ, weil es um persönliche Daten geht. Naja, also es ist momentan, also mir sind die persönlichen Daten eigentlich relativ egal. Weil es geht momentan aus meiner Sicht hier um der KV-Gründung, die so nicht stattgefunden hat, die so nicht stattgefunden haben kann. Und damit geht es darum, dass ein KV angelegt werden muss, im Zweifelsfall in der Mitgliederverwaltung etc. Wir müssen darüber reden. Ich okay. Begleite euch gerne in NÖ. Mir sind persönlich bezogene Daten in der Geschichte tatsächlich echt egal. Gut, wir schauen auf die gesamte Causa. Da gehört beides zu. Weil es geht auch darum, wer hat was gemacht und wer hat was nicht gemacht. Und das sind persönliche Daten und die werden wir nicht öffentlich hier tun. Moment, stopp. Also erstmal waren wir jetzt eigentlich noch kurz bei den Berichten. Das dauert noch 5 Minuten, dann sind wir damit durch. Und dann würde ich sagen, hängen wir direkt da dran, den Punkt KV und dann besprechen wir das, was wir öffentlich besprechen können, öffentlich, ohne Namensnennung. Und wenn dann noch was NÖ übrig bleibt, dann machen wir das NÖ wegen personenbezogener Daten. Okay? Ein weiser Mann. So tun wir das. Gut, dann schon mal danke für die 5 Minuten warten und los geht's weiter. Bitte mit Daniel, glaube ich. Ja, ich habe Tickets bearbeitet und habe verschiedene Gespräche geführt, um so ein bisschen Abläufe zu optimieren in verschiedenen Bereichen und Dinge in Zukunft einfacher zu machen. Und ich habe nochmal fleißig im Postfächer jetzt auch umgezogen. Das heißt, wir haben jetzt noch mal ein ganzes Stück mehr, die jetzt auch endlich auf dem neuen Server sind. Und ich glaube, das war's grundlegend erstmal. Vielen Dank. Zwei, drei Sätze dazu, kurz ins Patch raus, wäre super. Dann mache ich noch flott. Ich habe Tickets bearbeitet und beehre die liebe Isan auf der Protokollbank bei den WPTs und sonst nicht viel. Aber das mit den Tickets habe ich gesehen. Vielen Dank. Gut, ganz der Form halber, gibt es zu den Berichten gerade Rückfragen? Gut, dann ganz schnell die Statistik. Baldi, da hattest du eigentlich gesagt, letzte Mal, dass die dieses Mal ausgefüllt ist und aktualisiert. Muss ich nachholen. Habe ich heute nicht geschafft, weil ich etwas länger arbeiten musste. Ist dann in der schriftlichen Version dann da. Die ist kurz nach der Sitzung fertig. Dann musst du das bitte abklären mit Isan. Okay. Ja, kläre ich ab. Termine machen wir dann zum Nachlesen. Und bevor wir zu den Anträgen kommen, würde ich jetzt tatsächlich dann den Punkt KV-Gründung, ich wusste jetzt nicht, dass du kommst, Boris, aber da würde ich den Punkt KV-Gründung vorziehen, beziehungsweise was heißt vorziehen, den hatten wir bisher so nicht, glaube ich. Ja, dann Sachlage. Also ich bin insofern in Anführungsstrichen betroffen, weil ich bin Teil des VKV, also ich wohne in Mettmann, beziehungsweise im Kreis Mettmann, war zwar eingeladen zu der Versammlung, habe aber nicht teilnehmen können und weiß ansonsten auch nur das, was im Wiki steht. Also. Naja, also mein Problem an der ganzen Geschichte ist, dass das jetzt quasi auch in der Presse steht, dass ein KV gegründet worden ist. Allerdings kann ein KV nicht gegründet werden mit einer reinen Online-Versammlung. Weil da geht es um Personenwahlen, die funktionieren nicht online. Akkreditierung ist nicht sauber gelaufen und das wäre dann wieder was für den nicht öffentlichen Teil, dass Teilnehmer oder beziehungsweise Gewählte dieses KVs nicht Mitglied der Piratenpartei sind. Oder zur Gründung nicht Mitglied der Piratenpartei gewesen sind. Nachweislich. Sprich, dieser KV ist nicht gegründet. Ja, du glaubst der Presse auch alles. Balli, mir ist das gerade momentan ziemlich egal. Wenn ich sowas mitbekomme und dann müssen wir da handeln. Weil da geht auch ein ganzer Fu an Verwaltungszeug hinten dran. Ja? Ich weiß. So, darf ich gerade ganz kurz zwischen? Nummer eins ist unsere Information, dass das Ganze im Moment noch per Briefwahl bestätigt wird. Nummer zwei sind wir dran, um die Menge der Akkreditierten, die an der Briefwahl teilnehmen, zu eruieren. Ich weiß nicht, ob die Liste schon da ist. Das heißt, es ist noch nicht gegründet. Es stand nur so in der Presse. So, dass das wahrscheinlich ein Fauxpas war, daraus eine Pressemitteilung zu machen, er ist gegründet, ist ein Fehler. Es gab anscheinend eine Wahl und Leute, die da zur Wahl standen, können nicht zur Wahl gestanden haben. Okay, dann würde ich mal sagen, sind jetzt, glaube ich, die Fakten soweit bekannt jetzt hier benannt. Von dir, Boris, du hast klar gesagt, dass es hier ein Problem gibt und das müssen wir klären. Ich glaube, jetzt kommen wir so an die Schwelle, wo da vielleicht personenbezogene Daten eine Rolle spielen, beziehungsweise wo wir ohne nähere Informationen, die wir jetzt hier nicht vorliegen haben, nichts weiter machen können. Also wir haben einen Fall, würde ich jetzt mal sagen. So, der Punkt ist der, ihr als Landesvorstand müsstet die Daten vorliegen haben und die Daten sind momentan, da Pressemitteilung, eigentlich auch öffentlich. Ja, aber wir haben gerade gesagt und gehört, wir haben die Daten nicht vorliegen. Wir haben das, was im Wiki steht. Soweit. Ihr habt auch die Daten, die in der Pressemitteilung stehen. Und das hätte ich jetzt im zweiten Teil gesagt. Und wir haben den Inhalt der Pressemitteilung. Und da passt vermutlich was nicht zusammen. Ich habe die Einladungsliste nicht gesehen. Ich habe gehört, dass die angefordert wurde. Nicht die Einladungsliste, die Akkreditierten. Darum geht das gar nicht. Also die Akkreditierten, die da abgestimmt haben, das ist tatsächlich echt zweiter, dritter Schritt. Nein, aber wie Frank eben gerade sagte, das bezieht sich jetzt auf bestimmte Personen, die mittlerweile öffentlich sind und damit nicht mehr dem Personenschutz und dem Datenschutz unterliegen. Okay, das ist der Pressemitteilung raus. Leute, was möchtest du denn, was jetzt im Moment passiert? Na, ich würde gerne von euch wissen, wie ihr zu dieser ganzen Aktion steht. Wir stehen da so, dass wir ein Problem sehen und das muss geklärt werden. Ich sehe, dass vor allen Dingen, weil die Wahl noch nicht zu Ende ist, stattfinden können, wird noch ein tiefergehender Blick in die Satzung klären. Frank, die Wahl ist zu Ende. Nein. Doch, weil Leute zur Wahl standen, die nicht zur Wahl stehen dürften. Jetzt zeigt mir den Passus bitte gleich, wo drin steht, dass ein schwebendes Mitglied ist nicht Mitglied der Piratenpartei Deutschland. Mitglied der Piratenpartei Deutschland sind nur Personen, die ordentlich aufgenommen worden sind und ihren ersten Mitgliedsbeitrag entrichtet haben. Und erst dann haben sie Mitgliedsrechte. Das wäre ein Argument. Obwohl ich lange Rede, kurzer Sinn. Mittlerweile ist diese Person, auf die es sich bezieht, ein ordentliches Mitglied. Und dann mittlerweile ist uninteressant. Es zählt das Datum der Wahl und das Datum der Einladung und das Datum der Geschichte. Lass mich ausreden, bitte. Dann werden die das Ganze einfach nochmal wiederholen. Fertig, weil ich freue mich über einen Kreisverband oder einen VKV, der es schafft, trotz der großen Diskrepanz, dass sie 20 Leute mindestens haben müssen, die akkreditiert sind. Da kommen wir auf das nächste Punkt. In eurem Protokoll stehen nicht 20 Leute drin. Wieso in unserem? Ist nicht mein Protokoll. So, lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen haben wir das angefordert. So, und wenn es Zweifel gibt, dann wird der Kreis das Ganze nochmal machen. Also ich freue mich eher darüber, dass es jemand geschafft hat, trotz der widrigen Umstände sowas hinzukriegen. Gut, natürlich können wir das nicht einfach so durchziehen. Wenn wir feststellen, dass das nicht legitim gewesen ist, auch dank eures Hinweises, dann werden wir die auffordern, das Ganze nochmal zu wiederholen. Entschuldigung. Ja, ob sie das wiederholen, das ist dann auch eine andere Geschichte, muss auch selbst entschieden werden. Aber es muss dann ganz klar gesagt werden, was anzuerkennen ist und was nicht anzuerkennen ist. Ich bin auch überhaupt nicht begeistert über die Pressemitteilung, muss ich ganz offen sagen. Vor allen Dingen, weil mal jetzt dahingestellt, ob die Person hätte gewählt werden können, ist die Pressemitteilung ja auch rausgegangen, bevor die bestätigende Briefwahl überhaupt abgeschlossen war. Das geht schon mal auch gar nicht. Also es gibt viele Punkte, die da sicherlich zu kritisieren sind. Boris, und es ist angekommen, was du gesagt hast, und wir werden uns drum kümmern und euch Bericht erstatten. Also die Frage ist, wo ich noch eine Frage habe, ist, habt ihr als Landesvorstand zu dieser Gründung eingeladen? Ja, haben wir. Okay, das ist dann ist das zumindest der Richtung gut. Also bitte bessert das Ding nach, weil das ist so verdammt schief gelaufen, das ist unglaublich. Wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, hat, glaube ich, Andreas die Einladung verschenkt. Wie gesagt, der Punkt ist jetzt angekommen, die Kritikpunkte sind angekommen, wir wussten, dass es Probleme, oder ich sag mal, ich ahnte, dass es da Probleme gibt. Die Sprache vom Bund ist deutlich und wir werden hier die notwendige Aufklärung betreiben und euch berichten. Vielen Dank. Okay, dann haben wir den Punkt auf jeden Fall nachher nochmal in Öl weiter, auf jeden Fall. Und machen jetzt aber dann kurz weiter in der normalen Tagesordnung, damit jetzt nicht zu viel durcheinander geht. Und sorry an die Personen, die jetzt warten mussten, weil sie ordentlich Anträge eingereicht haben. So, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir bei den Anträgen jetzt. Und da steht einer in Zeile 92. Und zwar mit der Nummer 461583. Das ist ein Antrag auf Durchführung des LPT 201 eigentlich, ne? Irgendwie 21.1, Entschuldigung, in Dortmund. Und die Antragstellerin ist Vaco als Beauftragte der AG Events. Und sie ist im Sprechenraum. Bitte, Vaco. Ja, Bali, möchtest du oder soll ich? Du hast dich eigentlich etwas mehr drum gekümmert. Ja, also ja, selbstverständlich. Ich habe ja heute mit denen noch telefoniert. Und es gibt da ja auch noch Neuigkeiten. Also der Grundantrag ist, das ist Vakus Antrag oder der Antrag der AG Events, worum ich sie gebeten habe, den zu schreiben. Am 3. und 4. Juli im Dietrich-Konning-Haus in Dortmund, das durchzuführen. Ich übernehme einfach, oder Baku? Sonst unterbrich mich nochmal. Das ist kein Problem. Ich sage nur kurz dazu, wir haben zum Zeitpunkt der Antragstellung waren wir uns nicht so ganz sicher, weil die auch schwer zu erreichen sind und sich da die Kosten auch geändert haben, wie die Kosten dann zum Schluss genau aussehen wollen. Deswegen haben wir da auch nochmal diese geschätzten 250 und einen Puffer von 170 Euro draufgetan, was wir hoffentlich nicht in Gänze brauchen werden. Genau, dann führe ich fort. So sieht's aus. Die Miete ist seit 2020 geringfügig höher. Warte mal, 286 pro Tag, Tagessatz. Also weil minus 50%, Durchführer wird sein, nämlich der Kreisverband Dortmund. Sonst ginge das Ganze gar nicht so. Das heißt, wir liegen bei ungefähr 600 Euro bei der Miete. Wir haben den Internetanschluss geklärt. Das ist Gigabit. Anschluss, den wir zur Verfügung haben. Dafür müssen wir jetzt sehen, was wir da alles mit tun. Es ist nicht vorgesehen, ein Catering oder Ähnliches zu machen. Wir haben ein All-Inclusive-Paket gemacht. Was weiß ich, Bühne, zwei Mikrofone, die örtliche Tonanlage, das örtliche Licht und so weiter. Also nichts weiter extra, weil das Ganze ja als Online-Parteitag eigentlich geplant ist für die beiden Tage. Ja, also was jetzt die reinen Kosten angeht, ist das sicherlich überschaubar. Der Raum ist ja bekannt. Das ist ja der große 70er-Jahre-Style-Raum, ne? Genau, der mit den schönen roten Fliesen. Genau. Ja, also... Ich denke mal, das hört sich ganz gut an. Anfang Juli ist auch nicht so falsch, weil wenn das jetzt hier vom den ganzen Abläufen mit Corona und so weiter weiterläuft, dann ist der 30. Juni schon eine interessante Schnittstelle, wo einiges sich ändern wird. Unabhängig davon müssen wir natürlich Vorkehrungen treffen, das ist ja keine Frage, wobei ich glaube auch, dass der Raum doch groß genug ist. Außer gut zu lüften. Ja, also um das zu beantworten, der Raum würde auch locker für ein Präsenz-LPT mit 100 und noch mehr Leuten reichen. Also er würde. Ne? So. Gibt es mittlerweile einen Stand bezüglich der Internetleitung? wie ich eben sagte, haben wir einen Gigabit-Anschluss. Entschuldigung, habe ich nicht verstanden. Kein Problem. Wobei das nichts über den Upload aussagt, ne? Glasfaser oder Gigabit? Jetzt muss ich jetzt selber morgen nochmal nachfragen. Aber auch bei Gigabit ist in der Regel meistens dann der Upload auch entsprechend hoch genug für das, was wir damit machen wollen. Sollte. Wäre natürlich trotzdem interessant, aber ich denke, das sollte dann passen. Genau, und übers Kabel sollten wir rankommen, ne? Ja, dies war die Frage, ob wir ein Kabel haben, was lang genug ist. So. Das ist schwierig zu beantworten. Ist kein Grund. Ja, 3 Kilometer bis ans nächste Kraftwerk. Nein, keine Ahnung. Also ich habe ja 2016 dort schon mal ein LPT gemacht, organisiert. Das war immer ein sehr gutes Zusammenarbeiten und ich sehe da keine Probleme. Wovon wir bei der Menge an Leuten, die wir zu erwarten haben, abgesehen haben, ist, weitere Seminarräume oder Kinderbetreuung oder Ähnliches einzubauen. Das haben wir jetzt einfach mal nicht gemacht. Wobei, wenn ich sehe, sonstiges Coding-Haus, können wir immer noch kurzfristig einen Seminarraum kriegen oder Ähnliches. Das ist alles drin in diesem Budget. Okay. Ja, aufgrund der Erfahrung, die wir da schon haben, denke ich auch, dass wir da jetzt nicht weiter diskutieren müssten. Was den Punkt angeht, der KV Dortmund stellt uns das zur Verfügung, Durchführung eines Landesparteitags, das wird dann hoffentlich okay sein. Ja, dann können wir doch abstimmen, oder? Hat jemand noch Fragen? Das hört sich nicht so an. Dann wer ist dafür, den Antrag anzunehmen? Dafür. Ja, ich auch. Entschuldigung. Ja, dafür. Dafür. Dafür. Das hört sich dann einstimmig an. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch an dich. Danke. So, haben wir noch weitere Anträge? Ich scroll mal. Ah, die Umlaufbeschlüsse, ja. Wie machen wir das? Soll ich die vorlesen? Den Antrag Mitgliedermail haben wir beschlossen und ist rausgegangen. Und dann haben wir einen Wahlkampfkoordinator, jetzt auch offiziell benannt. Frank, herzlichen Glückwunsch nochmal von dir, von hier aus. Dann hatten wir ein paar Mitgliedsanträge. Das kann jemand vorlesen, wenn er oder sie möchte. Muss aber auch nicht sein. Also die sind alle im Umlauf angenommen worden. Und wie immer werden die dann aus Datenschutzgründen natürlich nicht veröffentlicht, die Namen meine ich. So. War es das mit den Anträgen oder habe ich jetzt gerade was übersehen? Es gibt noch eine Bitte zur Aufnahme des Antrages zum Thema Landtagswahlen 2022. Und ja, ich hätte jetzt auch noch gesagt, es wäre auch zur Information ganz wichtig, dass wir denen sagen, dass heute im Bundestag beschlossen worden ist, nur 25% Unterschriften sammeln zu müssen. Was, Komma, keinen... Guck mal, Bali, wir waren doch gerade bei den Anträgen. Du bist das kommt später. Ich habe mir das Protokoll noch nicht angeguckt. Entschuldigung, Frank. Ja. So, Antrag Landtagswahl 2022. Wo steht der? Gib mir bitte eine Zeilennummer. Ich habe keine Zeilennummer. Das kommt nach dem aktuellen Aus- und Wahlkampfkoordination, wo die du verlinkt hast. Zeile 274. Da ist jetzt eine Ticketnummer. Wir haben aber doch hier beschlossen, dass wir Anträge nur behandeln, wenn die ordentlich eingegangen sind? Sollen wir jetzt alle im Ticket nachgucken und dann hier irgendwas ins Pad basteln? Oder? Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Das Ticket beinhaltete ja nur die Bitte darum, diesen Punkt Landtagswahlen ins Protokoll mit aufzunehmen. Mehr war das nicht. Okay, das glaube ich, wäre sowieso jetzt gekommen, weil wir ja den Termin haben. Also dann machen wir das. Ich denke, wir sind aber jetzt bei Aktuelles aus den Kommunen. Und da sehe ich jetzt gerade, ist noch jemand hier vom VKV Mettmann. Das haben wir jetzt gerade schon, ich weiß nicht, wie lange du schon da bist. Wir haben da schon drüber gesprochen eben mit Boris und waren an dem Punkt, wo wir den Rest NÖ besprechen müssen. Ich weiß nicht, ob du im Pad bist. Da ist ab Zeile 279 einiges zu aufgeführt. Willst du sprechen, Andreas, oder erstmal durchlesen? Ich würde das NÖ mit ihm besprechen. Okay, dann, das ist auch okay. Wir haben es ja auch gerade schon so von den Grundzügen die Problematik erläutert. Gibt es sonst jemanden aus den Kommunen, der hier ist, der was erzählen möchte? Andreas, wir würden dann, wenn du die Zeit hast, hoffe ich, in ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde, dann nochmal nicht öffentlich sprechen über die Angelegenheit. Oder willst du jetzt, du bist im Sprechenraum, willst du jetzt dazu irgendwas sagen? Okay, also. Ja, die Frage war, ist sonst aus einer anderen Kommune vielleicht noch jemand hier, der was erzählen möchte? Eine beobachte ich ja immer auch mal drauf. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich selber habe gerade auch nichts weiter aus den Kommunen, jetzt aus den letzten 2 Wochen. Dann überspringen wir den Punkt, kommen zur Wahlkampfkoordination. Unser Koordinator ist da und möchte vielleicht was zum Stand der Dinge erzählen. Frank, bitte. Ja. Schönen guten Abend zusammen erstmal. Also kurze Zwischenmeldung, habt ihr vielleicht ja schon im Wiki gesehen. Bisher sind 91 Unterstützungsunterschriften eingegangen. Danke für die Ernennung, danke für die Versendung des Mails. Hoffen wir, dass jetzt diese Woche fleißig die Eingänge dann auch da sind. Wer es noch nicht ausgefüllt hat, bitte ausfüllen, bestätigen lassen, zurückschicken oder wir machen es. Aufgrund der geringen Anzahl haben wir nur an die Großstädte verschickt. Deswegen haben wir nur ein paar Rückläufer, weil ich immer noch hoffe, dass sich ein paar andere Städte halt auch jetzt die Sachen zureichen. Ansonsten aus dem Bund gibt es wenig Informationen, da wird fleißig geplant und diskutiert. Das, was wir aber dringend besprechen müssen, ist ja das Thema, was ich schon mal bei euch per Mail geschickt habe, nämlich eine Vorgehensweise, da ja eigentlich der Beschluss da ist, dass die einzelnen Kreisverbände, auch virtuellen, ja ihr Material später mal selber bezahlen sollen, wir aber wenig Ansprechpartner vor Ort haben. Wie wir eine Lösung hinbekommen, dass das nachher problemlos laufen könnte. So, der Buddy hat es schon eben erwähnt, die Zahl ist jetzt auf 50 Unterschriften für Direktkandidaten. Das, was wir überlegen sollten, ist, ob diese Menschen nochmal motiviert werden sollten, die vielleicht doch noch Direktkandidaten zu werden. Und dazu auch noch eine große Bitte. Ich warte immer noch auf die Liste von allen Aufstellungsversammlungen, die meinen Kandidaten aufgestellt haben. Und bräuchte eine Entscheidung bezüglich Dienstagabend. Gut, also die, weiß jetzt nicht, was Entscheidung Dienstagabend, das kannst du ja gleich noch sagen, was es damit auf sich hat. Was wir wissen, hier ist nur aus Rhein-Sieg, aus Rhein-Erft. und Ennepe Ruhr, das da aufgestellt wurde. Von den ansonsten haben wir hier, und es ist noch ein in Heinsberg unterwegs. Es gibt aber keine Einladung von Seiten des Landesverbandes an VKVs, wo zur Aufstellungsversammlung eingeladen wurde. Insofern gibt es auch keine Liste da über Direktkandidaten. Und was die KVs selber gemacht haben, wenn die uns das nicht weitermelden, wissen wir das nicht. Die Zahl der KVs ist natürlich auch überschaubar. Ich habe gerade schon zwei genannt. Von denen wissen wir es, weil wir es von denen quasi mitgeteilt bekommen haben. Und die andere, viel mehr gibt es ja nicht, aber das müsste man einzeln abfragen. Ich weiß nicht, ob andere KVs selber aufgestellt haben. Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, nur die beiden, die ja auch auf der Landesliste stehen und sich natürlich selbst als Direktkandidat, sind die einzigen, die bei euch eine Anfrage auf eine Aufstellungsversammlung die letzten 6 Wochen gestellt haben. Es muss ja hier beim Landesvorstand nur jemand anfragen, der ein VKV ist. Die Kreisverbände können es ja selber machen. Ja, die meinte ich jetzt auch. Wir haben ja mehr VKVs als KVs. Genau, aber da ist die Zahl sehr übersichtlich und wie gerade schon gesagt, nicht mehr. Alles klar. So, wie gesagt, bei dem anderen Thema müssen wir uns halt dringend zusammensetzen, weil dafür muss irgendwie eine Lösung präsentiert werden. Gibst du mir einen Hinweis, welches andere Thema du meinst? Ja, wir haben ja normalerweise diese Lösung, dass die Leute über ihren Büropiraten bei euch die Anträge stellen. Wir wissen, dass wir viele Büropiraten aktuell nicht haben. Das heißt, es müssen ja nachher 2 Leute aus dem gleichen Kreis plus eine dritte Person dann auch Anträge stellen. So, egal wie, sind die sich aber teilweise ja gar nicht kennen. Achso, du meinst jetzt, wenn da vor Ort Wahlkampf gemacht werden soll oder wenn da Finanzen bewegt werden sollen oder was? Wenn die jetzt beispielsweise sagen, wir wollen Material zur Bundestagswahl haben. Ja, guck mal, Frank, wir haben es alles satzungsgemäß vorgesehen. Es ist alles überhaupt kein Problem. Wir werden das machen, tatsächlich jetzt bald auch dringend, weil wir das schon so lange gesagt haben. Bei denen, wo seit mehr als einem Jahr keine Bewegung ist, da im letzten Jahr keine Bewegung war, so ist die Satzungsregelung auch, werden wir mit 14 Tagen Frist eine Mail an die uns bekannten Adressen schicken. Und wenn es von da keine Rückmeldung gibt, dass Budget beantragt wird zu irgendwelchen Dingen, dann wird von diesem dort vorhandenen Budget etwas abgeschmolzen, um das dem Landesbudget zur Verfügung zu stellen, womit dann halt der Landesverband Dinge einkauft, die wiederum natürlich den Regionen zur Verfügung gestellt werden. Aber damit wir halt Mittel haben. Falls sich im Zuge dieser Aktivitäten in den VKVs von den VKVs aus Leute melden und sagen, hey, ja, endlich, und wir wollen auch, dann können die ja machen. Und dann finden wir einen Weg, wie die das formal richtig beantragen können, auch wenn es dann nur 2 sind. Vielleicht mit einer Unterstützung des Landesvorstands oder sowas. Ich gehe aber davon aus, dass in einem VKV-Gebiet, wo halt nur 1 oder 2 Piraten sich melden, es nicht um große Aktionen gehen wird, wo viel Geld oder sonst was zu bewegen ist, weil das sind halt dann nur einzelne Menschen. Und die können halt einfach dann auch so einen Landkreis nicht plakatieren oder sowas. Also da mache ich mir keine großen Hoffnungen, dass wir jetzt durch solche Anfragen plötzlich so in Wespennester stechen und plötzlich ist da Riesenaktion angesagt. Du hast das jetzt falsch verstanden. Du musst eine Lösung finden. Ein Pirat fragt an und sagt, ich möchte gerne Wahlkampf machen bei mir. Bin bereit dazu. So, er kann alleine diesen Antrag nicht stellen, würde aber mit deinem Mail, was ihr verschicken wollt, dann keine Antragsberechtigung haben. Es muss eine Lösung gefunden werden, wie wir mit einem zweiten Kontakt aufnehmen können, damit die dann einen Antrag stellen, um zu sagen, okay, wir machen Wahlkampf. Weil die Menschen untereinander kennen sich ja zum Beispiel nicht. Ich habe das auch gerade schon erklärt. Wir haben das satzungsgemäß vorgesehen. Wir werden vom Landesverband aus in diesem Kreis die Leute anschreiben. Und wenn sich dann nur einer meldet, dann wird dieser eine mit Material vom Landesverband aus bestückt. Der kann dann Wahlkampf machen. So viel wie ein Mensch alleine machen kann. Und das wird nicht viel sein. Ich finde es nicht sinnvoll, jetzt hier über lange über Dinge zu. Ich weiß, du hast immer die Vorstellung, dass so viele Leute sich dann plötzlich zusammenfinden. Wir schreiben ja alle an. Die haben ja die Möglichkeit, sich zu melden. Nur wenn die nicht melden, dann können wir ja auch da nichts dran ändern. Okay, das heißt, euer Beschluss, den Kreisverbänden das Geld wieder wegzunehmen, der ist schon getroffen. Der steht in der Satzung. Und es sind nicht Kreisverbände, es sind VKVs. Die Kreisverbände haben selber die Hoheit über ihre Finanzen. Ja, aber wie gesagt, das Geld ist vom letzten... Aber egal. Gut, aber wie gesagt, wenn ihr das gemacht habt, dann ist das super, dann veröffentliche ich das, dann informiere ich die Leute darüber. Es klingt negativ und ich glaube nicht, dass du verstanden hast, was wir gerade gesagt haben. Aber egal, ich hatte auch noch eine Wortmeldung, aber wurscht, lass die einfach weg. Entschuldigung, das sehe ich gerade, habe ich übersehen. Das ist aber ein wichtiger Punkt. Wir haben das schon so viele Monate gesagt und bisher nicht gemacht. Wir müssen es tatsächlich jetzt tun, Bali. Und das geht an uns beide vor allen Dingen, glaube ich, an. Das ist richtig. Ich habe jetzt wieder 2 Wochen Urlaub nochmal. Und von daher, ich habe mir genau das vorgenommen. Gut, dann machen wir das. Bereiten wir die Mail in den nächsten 2 Wochen spätestens vor. Die geht innerhalb der nächsten 2 Wochen raus. So sieht das aus. Und das andere, die Wortmeldung, bezog sich nur auf darauf, dass sehr, sehr viele Unterstützungsunterschriften, Formulare angefordert haben. Und ich heute auch mit einem Kreisverband gesprochen habe, der hatte 50 angefordert und der wollte erstmal bis Ende Juli sammeln und bestätigen lassen. Und da habe ich gesagt, nee, schick, was du hast, damit wir einen Überblick haben. Und genauso sollten wir auch weiterhin vorgehen. Ja, ich würde zu dem Thema vorschlagen, dass wir mit der Info von heute, was die untergesetzte Anzahl angeht, noch eine weitere Infomail an die Mitglieder verfassen, um das halt bekannt zu geben. Und dass es jetzt umso mehr Sinn macht, doch sich hier mit Unterschriften zu beteiligen. Ja, und frühzeitig abzusenden. Das schreiben wir dann dazu. Den Text haben wir ja schon, aber das ist auf jeden Fall ein Einwand, den sollten wir da aufnehmen. Ja, bin ich auch dafür. Okay, sehe ich das richtig, dass wir jetzt zum nächsten Punkt kommen? Das wären die Landtagswahlen 2022. Und da sehe ich schon wieder Bewegung im Sprechenraum. Bitte. Ja, ich habe meinen Antrag, wie gesagt, ihr habt es mitbekommen, 22.05., genau in 360 Tagen, falls ihr es noch nicht nachgeguckt habt, ist Landtagswahl. Das, was jetzt einfach ist, ist, da wir ja per 5., 6., 7. Erst Neuwahlen haben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So, ist die Frage oder die Bitte eigentlich, den Aufschlag zu machen, weil definitiv werden wir 128 Kandidaten aufbauen müssen. Wir werden 2000 Unterschriften sammeln müssen für die Landesliste. Deswegen sollte, habe ich die Seiten schon alle soweit vorbereitet. Vielleicht habt ihr schon reingeguckt. Und ich fände es toll, das als Aktion irgendwo noch zu starten, dass die Leute sich wirklich langfristig Gedanken machen, damit wir nicht die Probleme haben, weil wir werden nächstes Jahr vielleicht kein Corona mehr haben und auf 25% runtergehen. Und die Leute, die dann halt sich irgendwo positionieren wollten, könnten dann auch schon für beides sammeln. Was natürlich auch ein Vorteil ist und die Leute entsprechend aufbauen. Es gibt ja genügend Baustellen, die kennt ihr ja alle selbst. So, und deswegen war das jetzt nur mal so als Überlegung, oder aber ihr entscheidet, das soll der neue zukünftige Vorstand machen, nach den Sommerferien oder wann auch immer. Deswegen habe ich das nur gebracht, weil ja die Pressemitteilung jetzt offiziell ist. Als Hinweis vom Landeswahlleiter, es gibt keine neuen Formulare, alle alten Formulare können benutzt werden. Die stelle ich gerade alle zusammen und stelle die dann auch auf die Wiki-Seite, sodass man das auch schon bei seinem Wahlleiter beantragen könnte. Gut, danke für die Aktivität. Ein wichtiger Punkt ist ganz klar die Kandidierenden. Die brauchen wir nicht nur für die Landtagswahl, die brauchen wir vor allen Dingen auch für den Vorstand. Also da ist auf jeden Fall ein ganzer Haufen zu tun. Dass der Termin kommt, war natürlich absehbar, weitestgehend. Und was wir da zum Juli hin noch machen können, werden wir tun. Würde aber auch dafür plädieren, dass wir nicht zu viel jetzt mit der Bundestagswahl vermischen. Und insofern jetzt Bundestagswahl, dann Kandidierende für den Landesvorstand und dann Landtagswahl. Also in der Reihenfolge die Dinge irgendwie abarbeiten. Aber ich bin völlig bei dir, dass wir jetzt nicht das ganz zur Seite legen und bis Juli gar nichts machen, sondern danke schon mal für die Vorbereitung auch mit Formularen. Und wichtigster nächster Punkt wäre nochmal die Fristen sauber aufzuschlüsseln, wann was gewählt werden kann und vielleicht jemanden zu finden, der einen Zähler bauen kann für unseren Blog, der rückwärts zählt bis zur Wahl am 22.12. Mai. Das fände ich eine coole Sache. Okay. Dann danke für den Punkt. Ja, kriege ich auch nicht. Wie stehen denn die anderen dazu, ab wann dann die Mails rausgehen sollen? Ab wann jetzt welche Mails rausgehen sollen? Ja, also normalerweise wäre das ja der Aufschlag, dass man jetzt sagt, so der Wahltermin steht fest, so recht. Bereitet euch darauf vor. So, hier könnt ihr schon mal gucken, wie viele Leute ihr tatsächlich vor Ort braucht. So, um die Leute ein bisschen zu motivieren, weil ich sag ja, wir werden weitaus mehr Menschen brauchen als wir jetzt zur Bundestagswahl. Das heißt, wir kennen den Zustand. Das heißt, wir müssen viele neue Leute generieren, neue Aktionen starten. Okay, also ich würde jetzt von meiner Seite aus sagen, dass wir nicht jetzt eine separate Landtagswahl-E-Mail starten, sondern wir haben gerade gesagt, dass wir nochmal zu Unterstützungsunterschriften für die Bundestagswahl aufrufen und werden sicherlich in dieser Mail annoncieren, dass es natürlich auch eine Landtagswahl gibt. Aber ich würde trotzdem jetzt nicht zu viel auf einmal machen, sondern also so eine Mail an die Mitglieder, die hat tatsächlich noch ein paar Wochen Zeit, Frank. Marco, bitte. Das ist auch noch eine Wortmeldung von dir. Ja, du hast es eigentlich gerade schon gesagt, aber ich würde auch vorschlagen, dass wir uns hier nicht zu sehr verzetteln sollten. Also die Bundestagswahl und die Erlangung der Unterschriften, das kostet, glaube ich, schon genügend Kraft, uns alle, die wir hier noch aktiv sind. Ja, ich würde für wichtig halten, dass wir hier unsere internen Hausaufgaben machen, vorbereiten, dass wir dann halt direkt, sobald die Unterschriften für die Bundestagswahl da sind und wir hier tatsächlich antreten können und der Wahlkampf dann gemacht werden kann, dann werden wir uns halt auch um die Mitglieder und Kandidierenden und Aufstellungen, Landtag und so weiter kümmern. Aber nicht jetzt sofort, wo es gerade mal einen Termin gibt. Wäre das soweit für dich erstmal an ausreichenden Informationen? Ich nehme das jetzt zur Kenntnis. Wollte euch nur sagen, und deswegen war das meine Idee. Ja, wir haben am letzten Tag vor den Sommerferien haben wir den Landesparteitag. Dann haben wir bis 17.8. Sommerferien. Danach ist heiße Wahlkampfphase. Und wie gesagt, ich hätte es gut gefunden zu sagen, macht euch Gedanken, dann kann man beim Wahlkampf sich schon mal präsentieren. Ich bin auch dein Spitzenkandidat hier. Wählt am 26.09. die Piraten, aber du kannst auch hier schon gleich eine Unterstützungsunterschrift leisten für mich im Bundes- oder im Landtagswahlkampf. War eine grobe Überlegung, aber ich verstehe es. Macht der neue Vorstand dann irgendwann im Juli und dann gucken wir halt einfach, oder dann im September. Wie gesagt, es war eine Idee, und deswegen, gut. Ja, ich glaube, wir haben schon deutlich gesagt, dass wir die Zeit bis zum Juli nicht einfach das Thema des Landtagswahl einfach liegen lassen, aber jetzt nichts überstürzen und morgen nochmal eine Mitglieder rausschicken, sondern wir werden uns intern auf jeden Fall mit der Organisation auch für 2022 natürlich beschäftigen. Okay, aber danke für die viele Energie dazu. Ist auch wichtig. Was haben wir denn sonst noch auf der CO stehen? Ist da noch jemand? Ich glaube, wir haben nichts mehr draufstehen. Okay, gut, dann kommen wir zum in Öltal, wo wir jetzt noch was zu besprechen haben. Dann bleibt mir für den Moment, wenn es jetzt noch keine weiteren Wortmeldungen gibt, ich sehe keine, dann darauf hinzuweisen, dass wir uns natürlich wieder treffen in 2 Wochen. Das wäre am 3. Juni, wieder um 20.30 Uhr, wieder in diesem wunderschönen Mumble-Raum des Landesvorstands NRW. Vielen Dank, dass ihr da wart heute. Vielen Dank fürs Protokoll. Und dann schließe ich die Sitzung, die öffentlichen Teil um 21.25 Uhr.